Der Mann ist so etwas wie eine Terroristenlegende. Diese Legende wurde 1975 geboren bei dem Anschlag auf das OPEC-Hauptquartier in Wien. Damals starben 3 Menschen, über 60 Geiseln wurden tagelang durch die Welt geflogen. Fast 2 Jahrzehnte lang war Carlos danach als Terrorist berühmt-berüchtigt. Sein Fahndungsfoto mit der getönten Brille flimmerte in den 70er und 80er Jahren regelmäßig über die Bildschirme. Erst 1994 wurde der gebürtige Venezolaner Illich Ramirez Sanchez im Sudan gefasst und nach Frankreich ausgeliefert. Für Carlos, wie er genannt wurde, der sich vor wenigen Wochen per Telefoninterview aus dem Gefängnis meldete, nach wie vor ein Unrecht. Ich bin immer noch kämpferisch, gerade was meinen illegalen Aufenthalt hier in Frankreich angeht. Carlos ist davon überzeugt, dass er durch Verhandlungen seines Heimatlandes Venezuela mit Frankreich bald freikommen könnte. Dann wolle er in die Flitterwochen mit seiner Anwältin fliegen, sagt der ehemalige Terrorist Carlos. Die beiden haben vor 8 Jahren geheiratet, da war Carlos schon längst zu lebenslanger Haft verurteilt und saß in seiner Isolationszelle in einem Pariser Gefängnis. Dass Carlos tatsächlich freikommen könnte, steht juristisch überhaupt nicht zur Debatte. Im Gegenteil, ihm könnte ein erneutes lebenslänglich drohen durch die Anschläge in den 80er Jahren, unter anderem auf französische Schnellverkehrszüge, über die jetzt verhandelt wird. 11 Menschen kamen dabei ums Leben. Carlos soll mit diesen Attentaten versucht haben, seine damalige Lebensgefährtin aus dem Gefängnis freizupressen. Der Ex-Terrorist streitet das ab. Aber auch was seine anderen Attentate angeht, zeigt Carlos nach mehr als 15 Jahren Haft keine Reue. Im revolutionären Kampf gibt es eben leider Kollateralschäden. Aber unsere Kollateralschäden waren weit geringer als die, die jetzt durch den Libyen-Einsatz Frankreichs verursacht wurden. Für die Angehörigen der Opfer war schon bei der ersten Gerichtsverhandlung vor fast 20 Jahren diese Uneinsichtigkeit des Ex-Terroristen schmerzhaft. Auch jetzt werden wieder 51 Zivilparteien an dem erneuten Prozess beteiligt sein, die 195 Opfer vertreten. Ich hätte gerne gehört, ich habe deinen Vater getötet und zwar aus diesem Grund. Das habe ich aber nicht gehört. Ich hoffe, dass ich es eines Tages hören werde. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, denn Carlos hat in der Haft vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, in dem er versucht, Terrorismus als Mittel des Freiheitskampfes zu erklären und zu verteidigen. Der ehemals gefährlichste Terrorist der Welt, der mittlerweile 62 Jahre alt ist, scheint also nach wie vor seinen alten Idealen anzuhängen.